Einheit 15. D. Übung 2a. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Bekommen Sie, wenn Sie Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer sind, monatlich ein Gehalt oder bekommen Sie einen Lohn? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Begriffen Lohn und Gehalt? Ich habe Herrn Dr. Sebastian Steiner in der Leitung. Er ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht in Ulm. Guten Tag, Herr Dr. Steiner. Guten Tag. Die deutsche Sprache kennt viele Wörter für Einkommen. Verdienst, Lohn, Gehalt. Gibt es da Unterschiede? Also Lohn, Gehalt und Verdienst bezeichnen immer das Geld, das ein Arbeitgeber auf das Konto eines Arbeitnehmers am Ende des Monats überweist. Im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man, dass Arbeiter einen Lohn bekommen und Angestellte ein Gehalt. Wer ein Gehalt bekommt, wird in der Regel für die Anzahl der Arbeitstage im Monat bezahlt. Das heißt, das Gehalt hat jeden Monat die gleiche Höhe. Und beim Lohn ist das nicht der Fall? Richtig. Wenn man als Arbeitnehmer einen Stundenlohn bekommt, wird das Gehalt monatlich nach den Stunden, die man gearbeitet hat, berechnet. Aber der Stundenlohn kann variieren. Es gibt nämlich Zuschläge für Arbeit an Wochenenden oder nachts. Verstehe. Es gibt doch auch den gesetzlichen Mindestlohn. Genau. Der Mindestlohn beträgt zurzeit 8,84 Euro. Die Höhe der Gehälter und Löhne hängt aber auch von den Tarifverträgen ab, die Gewerkschaften in vielen Branchen ausgehandelt haben. Genau. In Deutschland gibt es ca. 70.000 verschiedene Tarifverträge, die Löhne und Gehälter regeln. Ist ein Unternehmen an einem Tarifvertrag gebunden, dürfen die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter nicht niedriger als der tarifliche Mindestlohn sein.